nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, to coast. Coast to coast. Yo, für Drogen musst du dir ständig Kohle borgen. Du hast Geld zogen. Denkst auch nicht an übermorgen. Senso. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Opium und Heroin treiben dich noch in den Ruin. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Ecstasy und Kokain werden dir nach dem Verstand entziehen. Ich habe nichts dagegen, wenn man ab und zu mal kifft, aber wenn du Crystal durch die Nase ziehst, ist das Gift. Tu mir den Gefallen, nur bitte bleib bei deinem Split, oder findest du es immer besser, wenn dann immer sifft. Und was glaubst du überhaupt, was deine Mutter davon hält? Sie setzt dich bestimmt nicht wegen sowas in die Welt. Also denk mal lieber nach, bevor sich dein Gesicht hinstellt. Du kannst es immer noch ändern, bevor der Hammer fällt. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Opium und Heroin treiben dich noch in den Ruin. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. LSD und Kokain werden dir noch durch Verstand entziehen. Hey, sieh in den Spiegel, du siehst, du bist grau. Es ist mies, was du baust, nimm Peace, was du rauchst. Kokain stellt auf Stau, du dealst auf der Sau. Ich hoffe, du landest als bei dem Bau. Erinnere dich gelegentlich noch daran, wie es sein kann, sich zu beeimern und besinnt zu feiern. Das Niveau zu steigern, einmal decken und dabei bleiben, sonst bist du bald blank. Oh, und schneller tot als Feind. Oh, sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Opium und Heroin treiben dich noch in den Ruin. Sei stark und bleib blühen, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Ecstasy und Kokain werden dir noch den Verstand entziehen. Ich hab schon viel zu viele gesehen, die konnten kaum noch gerade stehen. Geschweige dem, mit mir richtig reden. Sie hatten ein Problem, sie hatten ständig nur den Rausch gesehen. Trotz alledem wollten sie nicht verstehen, dass man damit keine Probleme lösen kann. Der Drang in deinem Kopf sagt, hier hol mal ran. Du sagst, du willst es lassen, doch du weißt selber nicht, wann man kann. Aber die Scheiße hält dich fest im Bann. Wieso hast du denn noch überhaupt das damit angefangen? Selbstgemachte Sorgen verfolgen dich nun dein Leben lang. Du bist leider arm dran, also nimm den Rat an. Bitte mal einen Anfang und finde bei uns Anklang. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Opium und Heroin treiben dich noch in den Ruin. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. LSD und Kokain würden dir noch den Verstand entziehen. Du lebst nur einmal, also lass diesen Scheiß. Wenn du so weitermachst, kommst du nie aus dem Teufelskreis. Früher oder später wird's auch für dich zu heiß. Hast du noch nicht begriffen, dass dein Leben entgleist? Du brauchst jemanden, der dich davon befreien kann. Warte nicht so lange, raff dich auch von Anfang gleich an. Glaub an dich, bring dein Leben in Einklang. Lass die Finger davon und sei frei, Mann. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Opium und Heroin treiben dich noch in den Ruin. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Ecstasy und Kokain werden dir noch den Verstand entziehen. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. Opium und Heroin treiben dich noch in den Ruin. Sei stark und bleib clean, nimm kein Crack, kein Amphetamin. LSD und Kokain werden dir noch den Verstand entziehen. Ja, yeah, ich hoffe, die meisten wissen, worum sich's dreht. Senso, Monty Max, SLZ. Yes, ihr hört Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Alle 14 Tage um 21.05 Uhr. Zum Anfang dieser Sendung einen ganz exklusiven Track gehört. Den Beat kennt ihr vielleicht schon, ist ein sehr bekannter Dancehall-Beat, ne? Und die Reime kommen von Sensoman, MC Senso aus Freiberg in Sachsen, meine Heimatstadt. Jo. Und er produziert zusammen mit noch einigen anderen Leuten aus Freiberg schöne Beats und die machen so Rap-Musik und auch so Dancehall, wie ihr gerade eben gehört habt, mit absolut feinen Conscious Lyrics. Und zur nächsten Mad Dancehall-Veranstaltung hier in Emden, wahrscheinlich erst im April, aber immerhin werde ich ihn dann mal einladen. Dann könnt ihr ihn auch live singen hören. Vielleicht hören wir später noch mehr, die haben eine ganze Demo-CD fertig gemacht. Und da sind auf jeden Fall sehr schöne Texte drauf und auch ein paar diebe Instrumentale. Bei Coast to Coast gibt es heute noch einigen mehr Promo-Stuff. Es haben sich eine ganze Menge CDs angesammelt. Und die schönste, wie ich zumindest finde, kommt aus Wien vom G-Stone Label. Das ist das Label von Kruder und Dorfmeister. Und das ist eine Compilation zum 10-jährigen Bestehen des Dub Clubs. Das ist eine Partyreihe in Wien. Findet statt in dem bekannten Club Flex. Hat eine sehr bekannte, laute, schön klingende, bassige Anlage. Ja, und auf der Dub Club Compilation sind insgesamt 15 Tracks, Intro, Outro, von so bekannten Leuten in der Szene wie Stereotyp, Tiki Man, eben Leute aus Wien, Megablast kommt glaube ich daher, der Gymix selber, der diese Veranstaltungsreihe mit veranstaltet, Bus ist mit dabei, Daniel Meteo aus Berlin, der Ras Tweed oder Ras T-Weed und einige andere. Ich denke, davon werde ich mehrere Stücke spielen heute. Fang erstmal mit dem Intro und dem ersten Lied an. Schöne Disco-Dub-Musik auf jeden Fall. Ihr hört Coast to Coast. Hey, you know, it's always fun coming in and playing at the Flex. The stage is made of bass. And as we celebrate bass, we love it here. Vienna, big up yourselves, man. Hey, it's good to see so much people here. I'm telling you. Jesus. Pure love. Pure love. Now big shout out going out to the regional Dub Club crew way down in place called Vienna. Now I'll send special requests to the one Sweet Susie, a musical cat like Goo Mix, right. Cat like Sugar B, also youth like Stereotype in the style of fashion, cause that's what the massive like, is I will tell you good guys. Dub. Well, my name is Brother Culture, and anytime he pass through Vienna, you don't know, say, at the Dub Club, run things, every time, concrete, grill up, brick up, bush! Dub Club. Let it go start. Earlier. Me say, hey, yo, Culture be down drunk. Step on the mic and wake up and remote. Some of them are one like them just can't cope. When better Culture push out the bone. Bubble. Fire. I'm coming straight out of London. I'm licking them with the lyrics like a truncheon. Condemned as a thief and a bad man, cause they come from the mean streets and bricks. Because all summertime I like when the temperature a hike. I'm riding through the park up on my 10-year bike. Let me quickly take some shade, cause the sun is just a blaze. I'm a build up one flip and start to look through the haze. Cause life is complicated and it's coming like a maze. And it's so hard to keep up with the latest craze. But it's certain on the summertime when the weather is feeling fine. At them time we relax and chill out and recline. I'm a melt away the worries that is troubling my mind. That life can be curious and life can be fine. Now I'm abandoned, I'm coming straight out of London. I'm licking them with the lyrics like a truncheon. Condemned as a thief and a bad man, cause they come from the mean streets of Brixton. Hey, yo, Culture be down drunk. Step on the mic and wake up and remote. Some of them are going like them just can't cope. When better Culture push out the bone. Yo, Culture be down drunk. Step on the mic and wake up and remote. Some of them are going like them just can't cope. When better Culture push out the bone. Hey, Culture be down drunk. Step on the mic and wake up and remote. Some of them are going like them just can't cope. When better Culture push out the bone. Culture be down drunk. Step on the mic and wake up and remote. Some of them are going like them just can't cope. When a man a run, don't hold me back. Me can't hear lyrics and start to make cash. Cash, yes, we put it in a stash. Cause we not want them come with no blasted rehash. Them get on them, Them gone out of date, so we bin them. Out of the pandemic, we run them. Cause we capable in a dance, we dust them, because I'm a phantom. I'm coming straight out of London. I'm licking them with the lyrics like a truncheon. Condemned as a thief and a bad man. Cause they come from the mean streets and bricks now. Hey, yo, culture be down, yo. Never on the mic, I'm a gun for remote. Some of them are going like them just can't cope. Better culture push out the bone. Yo, culture be down drunk. Step on the mic and we come for remote. Some of them are going like them just can't cope. With better culture push out the bone. Hey, culture be down drunk. Step on the mic and we come for remote. Some of them are going like them just can't cope. With better culture push out the bone. Culture be down drunk. Step on the mic and we come for remote. Some of them are going like them just can't cope. Bubble. Yes, der Sound ist unverkennbar, das war der Stereotyp, zusammen mit Brother Culture, ein Sänger aus London, Brixton, dort in der Nähe. Den habe ich auch schon mal live gesehen, der war unterwegs mit Nick Manasseh. Und der Brother Culture hat es auf jeden Fall raus, in verschiedensten Geschwindigkeiten, schön zu singen oder so rough zu chatten. Sehr vielseitiger Vokalist. Die Dub Club Compilation ist offiziell erschienen am 18.11.2005. Gibt es auf CD, als Doppelvinyl und es gibt noch eine Maxi-Auskopplung mit Remixen auf G-Stone Recordings. Unbedingt empfehlenswert, später mehr davon. Jetzt geht's weiter mit Musik, die hier ganz aus der Nähe kommt, aus Holland nämlich. Nennt sich The New School Sound of the Netherlands. Die Band heißt Krak und Smark. Tja, und das wird so als Funkmusik beschrieben, ist aber sehr, sehr vielseitig. Das Album, 12 Stücke sind drauf. Wie heißt das Album? Boogie Angst. Interessanter Name. Und kommt in einem wunderschönen Layout auf jeden Fall. Mit so Blumentapeten-Cover irgendwie. Gefällt mir gut. Und wie gesagt, der Sound ist sehr vielseitig. Nicht nur Funkmusik, auch sehr tiefe, so beatlastige. Ja, Funk ist ja eigentlich Beatmusik, passt schon. Schöne Funkmusik aus den Niederlanden. Die Musiker heißen Oscar, Wim und Mark, sind ausgestattet mit einer ganzen Menge Synthesizern. Die ganzen Klassiker sind dabei, Moog, Waldorf, Nordlied, Korg, alles am Start. Ja, wir hören da mal rein. Und zwar, das Lied heißt Danse Macabre, wenn ich das korrekt ausspreche, von Krak und Smark, und erschienen ist das Ganze auf Jalapeno Records. There's a beautiful sound that is heard. Das sind Krak und Smark. Das Trio aus den Niederlanden hat schon diverse 12-Inches, EPs und Remixe veröffentlicht, zum Beispiel Remixe für Jamiroquai und Mark Ray. Jetzt ist ihr neues Album erschienen. Das erste Album heißt Boogie Angst und wir hören gleich noch ein zweites Stück daraus. 5-4. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Thank you. Synthetic, cut it like the god, the god, never a replica. Spark the dark, but the black tone. I am supersonic supreme, the period who main harmonious beings. Graffiti bean combos. Shen. I break thought down. Unlock your crown. I break thought down. Unlock your crown. I break thought down. Unlock your crown. I break thought down. Unlock your crown. I break thought down. Unlock your crown. I break thought down. Unlock your crown. Break that down, unlock your crown. I break that down, unlock your crown. I break that down, unlock your crown. I break that down, unlock your crown. I break that down, unlock your crown. Ihr hört Coast to Coast und auch musikalisch geht es wieder von einem zum anderen sozusagen. Erst schöne Funkmusik aus Holland und das war der Divine Styler, ein Rapper aus den USA. Und dieses Lied ist erschienen auf einer Compilation von Dublab. Die Compilation nennt sich Freeways und zur Information, Dublab findet ihr einfach unter dublab.com. Ist eine der besten Internet-Radiostationen, die ich kenne, weil alle Leute, die nach Los Angeles kommen im Prinzip, die schöne elektronische oder auch handgemachte Musik machen, die werden da eingeladen und machen ein mindestens einstündiges Set, die es dann dort zum Download gibt. Ich habe das irgendwann 99 oder 2000 entdeckt und schon Dutzende von Sets darunter geladen und mir angehört. Und die haben, wie gesagt, auch eine Doppel-LP herausgebracht, ich glaube inzwischen auch schon mehr. Divine Styler selbst ist schon Anfang der 90er bekannt geworden, hat zwei klassische Rap-Alben herausgebracht, World Power und World Power 2. Und lyrisch ist das alles sehr religiös, was er macht. Bekennt sich auch ganz offen zum Islam. Und auf dem World Power 2 Album, was ich noch zu Hause habe, sind dann auch so 2- bis 3-minütige Interludes drin von muslimischen Gesängen, ich verstehe das ja nicht. Aber reiner Gesang eben. Hört sich ganz gut an. Weiter geht's hier bei Coast to Coast mit der neuen Dancehall Fever Compilation. Das ist inzwischen Volume 5. Und bekannte sowie unbekannte Leute sind darauf zu finden. Also zum Beispiel der Black Tiger aus der Schweiz macht gleich den Eröffnungssong. Außerdem D-Flame, Tolga, Nosliff, die Roots Rockers sind mit dabei. Die Raga Mafia, Mono und Nikita Mann und IBK Tribe und auch einige unbekannte Acts. Ich spiele jetzt einen Tune von PR Cantata aus Berlin und der singt über seine Heimatstadt in Berlin. Jaga yau, jaga jaga jagau, ich zieh die ganze Raga Kacke jetzt mal durch den Kakao. Jaga, jaga, ich zieh die ganze Raga Kacke jetzt mal durch den Kakao. Wo ihr nie ein Partys habt, in Berlin, wo sind die schönen Mädchen? Blair. In Bali, wo jeder ein Partys hat. In Bali, wo sind die schönen Mädchen? In Bali, wo sind die coolen Typen, Alter? In Bali, und wo steppt der Bär? Nach Berlin ziehen, weil sie meinen, hier sei es wunderschön. Doch nach ein paar Jahren schon fangen sie alle an, richtig krass abzustöhnen, weil hier die Leute dichter stehen und sich mit fremden Gesichtern sehen, sich gegenseitig auf den Trichter gehen. Man kann das alles nicht verstehen. Wie soll man hier auf Nummer sicher gehen? Wo herrscht die harsche Freundlichkeit? In Bali, wo lebt jeder nach seiner Fasson? In Bali, wo quatscht jeder seinen eigenen Jargon? In Bali, und wo komm ich her? Wo herrscht die harsche Freundlichkeit? In Bali, wo lebt jeder nach seiner Fasson? In Bali, wo quatscht jeder seinen eigenen Jargon? In Bali, und wo komm ich her? Spray-Athen. Wo gibt's ein Bolle-Supermarkt? Und was bleibt immer meine Heimatstadt? Wo gibt's am 1. Mai Remi Demi? Wo? Na Ohrstraße, Kotti, Girlie, Girlie. Welche Stadt hat den Charme einer alten Alki-Diva? Hat irgendjemand was verpasst, wenn er noch nie hier war? Currybusch im Angebot, Bisshecken und Hundekot, Mögelsee mit Ruderboot, der Hochbahnhof im Abendrot, Hofgeruch im Untergrund, Tags und Gieß ist kunterbunt, Bars und Kneipen schick und schäbig, Clubs, Cafés nicht wenig, seh nicht Wessis in Ost-Berlin, Oster, die das nicht verstehen. Baulücken und Kriegsruinen, Touris am Gendarmat, den Hacke schon ab, ja, Berlin ist wirklich da. Wo ist die U-Bahn Sonnengeld? In Bali. Wo hält sich jeder für einen Held? In Bali. Was ist das größte Dorf der Welt? Richtig knorke, Bali ist nicht verkehrt. Bali ist eine Wolke, Bali ist eine Reise wert. Lieber Leia Kastelmann, fang nochmal von vorne an. Hey Mr. Selector, give us a rewind und hau das Ding nochmal von Anfang rein. Wo ihr die ein Partys ab? In Bali, wo sind die schönen Mädchen? In Bali. Per Cantate mit einem sehr humorvollen Lied, wie ich finde, über seine Heimatstadt Berlin. Check das Dancehall Fieber Volume 5, erschienen auf DHF Records. Und das Booklet ist auch sehr wertvoll, denn da stehen alle Texte komplett abgedruckt. Auch der von Black Tiger zum Beispiel in Schweizerdeutsch. Vielleicht hören wir später noch mehr, denn da ist noch ein anderer sehr lustiger Tune drauf auf der Compilation. So, jetzt hören wir uns erstmal noch was von der Dub Club Compilation an. Das folgende Lied ist ein absoluter Ohrwurm. Ich hab's den ganzen Tag im Ohr gehabt im Prinzip. Mega Blast featuring Coleman. Listen to Rasta. I see judgment come. I see judgment come. Come and listen what we are saying. Man if you tell, a man if you talk, a man if you pay judgment. A man if you utter, man if you tell, oh, why, one. Wise up. Yeah, man. I call man again, cannot no say anytime we come, a serious thing we are doing, cannot say, a whole white thing. Yes, a whole kingdom thing. Musicalise is for all nation, not tribe and tongues. Reality. Watch out now and see, and think twice and take all the things that me I go speak. Yes, my youth. For me no say, no for them. Seek to see, but no see. But I and I, they have to do and carry out the duty. Oh, why you all come and listen to Rasta, my girl. Listen to Rasta. Oh my God, I am a the word of the Almighty Jah. Rasta man, nigger man, man is man. Yes, das war das letzte Lied von der Dancehall Fieber Compilation Nummer 5. Der Interpret nennt sich Schweißfuß. Schweißfuß. Ja. Das Instrumental war auf jeden Fall auch ein Cover. Der Text allerdings sehr original und originell. Ihr hört Coast to Coast. Informationen zur Sendung gibt es unter www.coastradio.de. Wenn ihr einmal im Netz seid, dann checkt außerdem www.drumkick.de. Die Sendung läuft alle 14 Tage Samstagabend. Und da läuft viel Funk, Rap und auch schöner Style-Mix. Hier geht's weiter mit einem Stück von 2002 von RJD2, dem Interpreten von Defjax. Es heißt Let the Good Times Roll, Part 2. I'm gonna mess with you. Gonna know. Politician, listen. Youth in the ghetto need some food for yam. Them the kind of sitting you must overstand. And me say youth in the ghetto, yes, them well hungry. In a them pocket, me say them want our money. Youth in a them ghetto need some food for yam. Them the kind of sitting you must understand. And me say youth in the ghetto, yes, them well hungry. Cause every day them get up with an empty belly. A youth inna the ghetto, them want some money. Fi put in them pocket, fi put in them pocket. Them want a bill with Queen Elizabeth. Them want a bill with Franklin Panit. Youth inna the ghetto need some food fin yam. A them the kind of sitting you must overstand. Youth inna the ghetto, them want some money. Them tired fi get up with them belly hungry. Youth inna the ghetto need some food fin yam. A them the kind of sitting you must overstand. A youth inna the ghetto, me say them fed up. Cause every day them just a broke and get up. And every day them get up and them get up and get up. And them no really know me say where fit on. And just through the bag of frustration, them pick up a gun and them shut down a man. And me say youth inna the ghetto need some food fin yam. And them the kind of sitting you must overstand. Youth inna the ghetto them want some money. Them tired fi get up with them belly hungry. And me say youth inna the ghetto them want fill up belly. And get up in the morning them no find no money. And me know say them want a bigger dollar. Me know say them want some English pound. Me say them want a bill where they say euro. Later on me say nah let it go. Youth inna the ghetto need some food fin yam. And them the kind of sitting you must overstand. Youth inna the ghetto them want some money. Them tired fi get up with them belly hungry. Youth inna them ghetto need some food fin yam. Them the kind of sitting you must understand. And me say youth inna the ghetto yes them well hungry. Cause every day them get up with a empty belly. A youth inna the ghetto them want some money. Fi put in them pocket, fi put in them pocket. Them want a bill with Queen Elizabeth. Them want a bill with Franklin Panit. Youth inna the ghetto need some food fin yam. And them the kind of sitting you must overstand. Youth inna the ghetto them want some money. Them tired fi get up with them belly hungry. Youth inna the ghetto need some food fin yam. And them the kind of sitting you must overstand. Youth inna the ghetto them want some money. Them tired fi get up with them belly hungry. Youth inna the ghetto need some food fin yam. And them the kind of sitting you must overstand. Youth inna the ghetto them want some money. Them tired fi get up with them belly hungry. Das war Youth inna the Ghetto von Camel und Erb, ebenfalls auf der Dub Club Compilation von G-Stone. Und damit geht's auch gleich weiter, bis die Sendung vorbei ist. Das sind nur noch 2,5 Minuten. Ihr hört OMFO. Der Tune heißt Bagged Up. Damit verabschiede ich mich, Franz Hahnemann. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in 14 Tagen, 21.05 Uhr, Mittwochabends. Mit der letzten Sendung für 2005. Das war Coast to Coast. Wie gesagt, checkt www.coastradio.de. Grüße gehen raus an alle Hörer und an Adrian, der spätestens ab März 2006 wieder hier am Mikrofon sitzt. Peace out und come clean. شوال عام 1422 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من كانون الأول عام 2001 للميلاد